Mit 15 Jahren nahm er das erste Mal illegale Substanzen zu sich, schien er stets auf dem Radar der Polizei zu sein, verbüßte sogar mehrere Jugendstrafen. Der mit grenzwertigen Texten provoziert, mit seiner rebellischen Art polarisiert, der als erster Rapper ins Berliner Wachsfigurenmuseum schafft. Pizza, Eistee, Shisha-Tabak, Adidas. Egal was er anpackt, es wird scheinbar zu Gold. Kapital Bra. Kapital Bra. Kapital Bra. Kapital Bra. Kapital Bra. Ja, Bra. Bra. Habt ihr mich vermisst? Verliert. Ich hab Plätze bereit bis heute. Doch heute hab ich mehr als ich je wollte. Auch wenn ich die Sinne betreibe. Der Brand hat schläft nicht, ich lebe meine Träume. Ich verkauf dich meine Seele, Bruder Gott ist mein Zeuge. Doch heute hab ich mächtige Freunde. Universal hat die Daten Gebäude. Und wenn ich will, baut ihr für mich den Leute. Du siehst links nur Eule, du siehst rechts nur Eule. Die eine sind die Feinde, die andere sind die Beute. Kapital Bra schreien draußen Leute. Ich geh alleine in die Meute, auch wenn ich nicht deute. Sie sagen von allen zu viel ist nicht gut. Aber sag mir, wie viel ist genug? Ich hab kein Bock auf den Zug. Ich komm den Gebergott, ich hab Bock auf den Zug. Du willst ein paar Minus, nicht das Hundertfache. Ich seh den nicht, ich mache, ich hab eine Wunderwaffe. Du hast recht, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Doch du kannst dir denken, was ich mit deiner Mutter mache. Mir ist scheißegal, wie du mich findest. Ich krieg schon seit Jahren dieses Business. Spotify, ihr wisst es, Amazon, ihr wisst es. Ich schreibe keine Hits, ich entscheide, was ein Hit ist. Ich hab Plätze bereit bis heute. Doch heute hab ich mehr, als ich je wollte. Auch wenn ich die Sinne betreibe. Der Brother schläft nicht, ich lebe meine Träume. Ich verkauf dich meine Seele, Bruder Gott ist mein Zeuge. Doch heute hab ich mächtige Freunde. Universal hat die Daten Gebäude. Und wenn ich will, baut ihr für mich den Leute. Ich hab schlechte Laune, Bruder, geh mir aus dem Weg. Weil jeder Session nicht verträgt. Ich brauche kein Echo und Komet. Oh Kolleg, alles ändert sich, doch niemals gab ich Qualität. Ich spür Hass, doch wünsch niemandem was Schlechtes. Ach, wer weiß schon, was gerecht ist. Doch ich hoffe, dass du niemals zu mir frech bist und pick ich dich, wenn du niemals damit rechnest. Ich könnte Mercedes-Häuser kaufen, doch die Benz lieben. Ich könnte alle außer mich selbst lieben. Vielleicht hab ich morgen Stress mit sechs Riesen. Sieh ich die Waffe, muss ich selbst schießen, auch wenn sie mich wegschließt. Kappe geht auf eins, Joker geht auf eins. Der Grund, warum mir Universal zweimal überweist. Denkst du, dass der Bruder nie übertreibt? Big Kapital braucht hier ein neues Wort für Hype. Ich hab Plätze bereit bis heute. Doch heute hab ich mehr als ich je wollte. Auch wenn ich die Sinne betreibe. Der Brother schläft nicht, ich lebe meine Träume. Ich verkauf dich meine Seele, Bruder Gott ist mein Zeuge. Doch heute hab ich mächtige Freunde. Universal hat die Daten Gebäude. Und wenn ich will, baut sie für mich den Leute. Was ist das? Wir leben nicht wie man will. Wir machen einfach, das ist so. Nicht falsch irgendwas. Gib das Bruder, Bernd, Gottes groß, Bruder, größer als der Alte. Ich hab gekämpft zu meiner Vorherrschaft.